dieses Gefühl, wenn nur noch die Leidenschaft für dich zählt. Du lebst deine Gefühle aus, lässt sie aus dir rauf. Mit aller Kraft, Lieder, die von Herzen kommen, brachial und laut, brechen aus dir heraus. Voller Energie, ohne Atempause, schreie ich meine Emotionen heraus. 1, 2, 3, mitten in die Fresse rein, der Sound ohne Schnörkel, einfach nur laut und hart. 1, 2, 3, seid alle mit dabei, Lieder, die von Herzen kommen. 1, 2, 3, mitten in die Fresse rein, Lieder mit Herz, gefüllt mit Energie. 1, 2, 3, seid alle mit dabei, geliebte Emotionen für jeden, der sie hören mag. Voller Energie, ohne Atempause, gibt es meine Lieder. Ich spiele sie nur für euch, ich offenbare euch meine Seele, schreie meine Gedanken und Gefühle laut heraus. Nonkonformität, das ist für mich ein Muss. Ich passe in keine Medienschablone. Ich sage meine Wahrheit euch mitten ins Gesicht, solange ich lebe für den Rest meiner Zeit. 1, 2, 3, mitten in die Fresse rennt der Sound ohne Schnörkel, einfach nur laut und hart. 1, 2, 3, seid alle mit dabei, Lieder, die von Herzen kommen. 1, 2, 3, mitten in die Fresse rein, Lieder mit Herz, gefüllt mit Energie. 1, 2, 3, seid alle mit dabei, gelebte Emotionen für jeden, der sie hören mag. Gefüllt mit Energie.